Business. Es geht los. Hallo. Sehr gut. Also, die Einladung war schon passend. Hallo, Folge, was, 14? Ja, ich glaube schon. Und das erste Mal... Ohne Agenda. Ah, denkst du, ich hatte natürlich eine Hidden-Agenda. Ja, die hast du sowieso, aber es ist nichts am Screen, da läuft nur... Also auf jeden Fall, heute das erste Mal eine Folge, wie nennt man das beim Film? Ich habe es noch geschrieben, ich habe wieder vergessen. Nee, nicht Episode, sondern wenn die außerhalb gedreht wird. Dieser Mistbegriff, den du hattest. Wird außerhalb gedreht, wir nennen es bei Serien so, wenn sie irgendwann zwei, drei Staffeln genug Geld haben, machen sie mal so Episoden draußen oder so, weil es ist immer teurer draußen als Gastspiel. Die Studio zu drehen. Nee, nicht Gastspiel, dann kommen ja Leute, Gastspiel haben wir auch. Keine Ahnung, Set, Offset oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist es so eine, wir sind nämlich nicht in unserer gewohnten Umgebung. Ich habe das komplette Equipment, das ganze Studio-Equipment von Rotzi die Zeros mitgenommen. bis auf die Obstordner, die haben nicht mehr in meinen LKW gepasst, den ich zum Anliefern des Equipments gebraucht habe. Obst. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute sind und wir haben eine weitere Themenfolge. Ich will noch mal kurz sagen, wer alles dabei ist, natürlich Mike und ich. Und dann haben wir heute wieder dabei Lars. Das Hallo sagen. Hallo. Und wir haben Schüchtern wieder dabei. Und Schüchtern ist wieder bei der. Ist auch quasi wieder der Auslöser dafür, dass es überhaupt eine Sonderfolge gibt. Bevor wir aber das Thema verraten, ja, wollen wir die Leute noch ein bisschen hängen lassen und ich will noch ein bisschen was zur Theorie erzählen. Ich habe gestern Abend, wurde ich auf der Straße angesprochen, auf dem Podcast, von, sagen wir mal, Fremden, ja, okay, zumindest keiner aus dieser Runde hier, keiner von euch vier und auch kein direkter Verwandter oder Befreundeter schon, aber nicht Verwandter. Also Leute, kein Fremder. Die hat sich als Hardcore-Followers entpuppt, ja, ich hätte das nicht gedacht, aber die Leute haben mich auf Sachen angesprochen, die sie nur kennen können, wenn sie die Episoden gehört haben, ja, also fand nicht alle, aber ein paar. Und dann kamen ein paar interessante Statements. Also zum Beispiel haben sie gesagt, die absolute Favorite-Folge war die Folge 12, Themenfolge 12. Und sie meinten, dieser Typ, der Physiker, der wäre ja super und so weiter. Und ich hätte den nochmal lieber aussehen lassen sollen, ich hätte die Fresse halten sollen und so weiter. Na gut, Leute haben das Konzept nicht ganz verstanden, ja. Aber auf jeden Fall, das ist sehr gut angekommen. Aber vielleicht sollen wir erstmal den Vorurteil aufräumen, dass du ein Physiker bist. Ja? Ich glaube, du bist kein Physiker, oder? Nein. Was bist du eigentlich? Maschinenbauer. Okay, das ist auch, da bist du auch stolz drauf. Ja? Also das ist auch gut und du bestehst ja. Ja. Okay, sehr gut, ja. Okay. Also Maschinenbauer und wir haben die gleiche Konstellation heute wieder und wir befassen uns heute wieder mit nur einem Thema. Achso, nochmal zurück. Weißt du, was die Leute gesagt haben? Ihre Lieblingsfolge ist unter anderem Folge 8. Die Krisensitzung. Die Krisensitzung? Eine der Personen meinte, sie hätte sich kaputt gelacht bei der Krisensitzungsfolge. Ich wollte die Folge schon rausnehmen, weil sie so schlecht ist und was ich meiner Meinung nach schon Leute. War das die männliche oder die weibliche Person? Die weibliche Person. Woher weißt du, dass es diese zwei Personen waren? Du kennst ja nicht so viele Leute. Ey! Okay, also das fand ich schon stark, dass wir da sehr viel Feedback bekommen haben. Eine männliche und eine weibliche, oder? Ich hab die Leute angeregt, weiterhin auch sich kund zu tun und da Comments zu schreiben und so weiter. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich da so viel Feedback erhalten habe. Ich will das hier nach und nach mal einfließen lassen, was ich an Eindrücken da den Leuten gehört habe. Okay, jetzt würde ich sagen, legen wir langsam los mit der Enthüllung des Themas. Tada! Okay, und du hast ja das ja schon ein bisschen angedeutet. Ja, es geht um Delfine. Genau, es geht um Delfine im weitesten Sinne. Ja, genau. Wie war die erste Kategorie beim letzten Mal? Hier dieses mit dem Super-GAU und so. Weichei oder Super-GAU? Weichei oder Super-GAU? Super-GAU. Stimmt, da habe ich auch noch ein paar Beispiele gesammelt sogar, aber die wollte ich heute gar nicht mitbringen, weil heute ist ja eine Themenfolge. Ja. Die sammle ich mir fürs nächste Mal. Delfine ist in einer Unterwasserhöhle und verirrt sich. Weichei, Super-GAU. Der Delfin oder ich? Der Delfin. Der stirbt ja dann, der muss ja atmen. Der hat ja Sonar. Oder Radar oder was er da hat. Ja, aber das ist ein unterirdisches Labyrinth. Ja klar, aber das kann er ja mit seinem Radar ausloten quasi. Deswegen hat er diesen Radar dabei. Das ist so groß, das hilft ihm nichts. Bei Echo the Dolphin gab es ein paar Level, die waren so ähnlich. Da musste man nur so rumschwimmen. Ne? Und dann irgendwann kommt man raus. Wegen dem Radar. Ach so, okay. Ich würde sagen, der Typ, wenn der drauf geht, dann war ein Weichei. Ja. Okay. Und das war kein Super-GAU, weil eigentlich könnte man da rauskommen aus der Situation. Aber er kommt zu spät zu seinem Job. Was hat denn der für einen Job? Der ist ein Delfin. Ja, mit Kindern schwimmen. Ach so, okay. Ist Kinderschwimmen? Ja gut, dann... Also, im weitesten Sinne Delfine bedeutet, und ich denke, du solltest es vielleicht enthüllen. Es geht um Flipper. Flipper. Warum? Warum? Weil Flipper toll sind. Weil Flipper toll sind, das ist der Grund. Weil Flipper, deswegen reden wir heute über Flipper, weil Flipper toll sind. Und weil man sie wieder berühmt machen muss, wo sie kurz vorm Aussterben sind. Du kannst das Ganze, die Plattform gerne nutzen, um Flipper-Propaganda zu machen, solange es natürlich nicht in irgendwelche Extreme entartet. Aber das, dann hat es auch eine gute Chance, wieder berühmt zu werden. Genau, also jetzt, spätestens hier, biete ich dir die Plattform an und alle Followers, ja, alle User, die haben die Chance, hier die Sache zu verfolgen und vielleicht werden Flipper auch wieder richtig groß. Also sag mal, von was wir reden. Reden wir von Delfinen? Nein. Nein, wir reden von Automaten, von Flipper-Automaten. Was ist die Definition von Flipper-Automat? Ein Flipper-Automat ist ein offiziell Geschicklichkeitsspiel, wo ein Ball auf einem schrägen Spielfeld nach unten rollt und man ihn mit zwei Flipperfingern im Spiel halten muss. Okay. Steht wahrscheinlich so unter Wikipedia. Flipperfinger heißen diese Dinger, ja? Das sind die Flipperfinger, ja. Wie heißen die auf Englisch? Flipper. Die Dinger heißen nämlich nur Flipper. Das sind die Teile da unten. Genau, weil nämlich beim Delfin diese Flossen links und rechts, die heißen Flipper. Ja. Ah, so, okay. Also die Deutschen haben quasi dieses Wort nicht gecheckt und haben noch ein anderes Wort dazugeklebt, Flipperfinger. Genau. Aber wir wissen, um was es geht. Und meine erste Frage an der Stelle, die werden ja durch diese Knöpfe ausgelöst, die daneben sind. Ja? Korrekt. Ist da Elektronik im Spiel oder ist da Mechanik im Spiel? Da ist, je nach Generation, Elektronik oder Mechanik im Spiel. Mhm. Ist da auch Physik im Spiel? Da ist auch Physik im Spiel. Okay. Keine Formel. Oder die Gravitationskraft, ich sag mal... In Weltall. Einmal G. Also war schon wieder die Formel. Keine Formel. Das ist Physik im Spiel und wie gesagt... die Flipper, die ich hier habe, das sind Flipper der letzten Generation, der DMD-Generation und die sind rein elektrisch. Ah, okay. Und alles angefangen hat aber so um 1950, da waren die noch rein mechanisch. Aha. Aber rein elektrisch ist ja auch ein bisschen quatschig, oder? Ja, was heißt... Aber der Flipper an sich ist ja schon ein sehr mechanisches Gerät. Ja? Nee, also rein elektrisch ist der Flipper bei mir um den Computer. Ja, okay, aber wenn du nicht mal ohne Strom diese Flipper... Dinger bedienen kannst, dann ist er nicht. Dann ist er ja, nicht, aber es ist ja trotzdem viel Mechanik da drin, oder nicht? Also nee. Auch wenn es alles elektrisch gesteuert wird, die ganzen Klappen, dann ja, aber die Objekte selber sind halt. Wellen und so, wo der rumrollt der Ball. Mechanische Objekte. Ja, die bewegen sich ja nicht. Ein starr stehendes Metallkonstrukt, wo ein Ball drüber rollt, würde man das mechanisch nennen? Nee, das ist ja nicht so. Es sind ja nicht nur solche. Ja, wir können nicht darüber gehen. Wir müssen nicht hier bleiben. Aber wieso mal denn gleich spielen? Ja, nee, wir spielen später, wir reden jetzt erstmal. Okay, ja, also... Ohne Kack, es gibt auch so Dinger, die jetzt so Objekte oder ist das da gar nicht bei diesen? So Teile, sieht man schon mal häufiger bei Flippern, die so... wo die Kugel schnell durchrasen lassen muss und dann dreht sich was die ganze Zeit beispielsweise. Das gibt es hier nicht. Das sind relativ alten Flippern verbaut. Hier gibt es natürlich mechanische Elemente. Hier gibt es zum Beispiel so Drahtbügel, die bewirken, dass der Flipper nur in eine Richtung durchrollen kann. Der Ball. Dass der Ball nur in eine Richtung durchrollen kann, das ist rein mechanisch. Mhm. Das ist quasi in eine Richtung kann er durch, in die andere nicht. So. Und ja, da müssen wir dem Lars recht geben. Ein bisschen was Mechanisches hat er auch, okay. Aber die wesentlichen Elemente sind elektrischer Natur. Und bei den rein mechanischen, ist das denn, haben die gar keine Beleuchtung dann? Oder? Ja, das war ganz der Anfang. Also Flipper sind ja hervorgegangen aus irgendwie so Nagelbrettern, wo der Ball einfach so nach oben geschossen wurde, okay. Und dann durch das Nagelbrett nach unten gefallen und ins Loch wieder verschwunden ist. Das war der Spaß. Das hat dann 10 Pfennig gekostet oder so. Ich durfte wahrscheinlich schon 10 Runden spielen oder so. Wahrscheinlich, das war wirklich rein mechanisch, aber alles, sobald es dann angefangen, ging es natürlich schnell ins Elektrische. Von was wenn man den Ball ins richtige Loch geschossen hat, durfte man die Murmel behalten. Diese Nagelbrett-Situation, reden wir so 1802 oder 1920? 1920 hat das mit den Nagelbrettern angefangen. Hatten nicht auch die Römer oder so eine ähnliche Installation oder Ägypter, die waren doch sehr schlau. Ägypter, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Ägypter Nagelbretter mit Wellen haben. Die hatten ja keine Nägel, weil die konnten ja kein Metall verarbeiten, oder? Ah doch, warte mal, die konnten ja Gold schmelzen und so Statuen bauen. Auf jeden Fall, gibt es ja eine große, gibt es ja die zwei Lager, so mechanische Flipper gegen elektrische Flipper, oder ist es eine völlig arbiträre Gegenüberstellung, die wir hier gerade aufgemacht haben? Nee, es gibt halt verschiedene Generationen der Flipper und rein mechanische Flipper, das wird man heute gar nicht mehr als Flipper bezeichnen. Also das waren die Ausgänge und die ganz erste Generation, das sind halt elektromechanische Flipper, die noch überwiegend mechanisch waren, okay. Teilweise noch gar keine richtige Punktezählung hatten, aber zumindest schon unten die beiden Finger und diverse Targets, sag ich mal, im oberen Bereich, dass man irgendwo hinschießen konnte, dass das Ganze irgendeinen Sinn macht, irgendwelche Punkte ergeben hat. Ich sag dir, wann ich das erste Mal überhaupt gehört habe, dass du Flipper magst. Und zwar, da hat mir deine Freundin irgendwann erzählt, der Typ hat sich einen Flipper gekauft. Und ich dachte so, ey, keine Ahnung, Flipper, das ist ja voll Alkohol in der Kram, bla bla. 1000 Euro. Oder weiß ich nicht. Irgendwie, auf jeden Fall einen großen Betrag. Ja. Ich konnte das nicht glauben. Ich dachte, was? Spielt der? Ist der verrückt? Und dann später habe ich das erst kennengelernt. Also, dass es überhaupt als Hobby existiert, war mir bis dahin nicht bewusst gewesen. Ich dachte später, ich wusste doch nicht, dass es hier nicht mehr geht. Ne? Dass keine mehr gebaut werden oder so. Dass die Dinger teilweise super rar sind und irgendwelche Sammlerstücke gibt und so. Das wusste ich also überhaupt nicht. Und der erste Eindruck war, der spielt ja wohl, ne? So einen Flipper zu kaufen. Weil ich würde ja auch keine Goldkrone oder irgendeinen Kackautomat kaufen, der an der Eckkneipe steht. Weißt du, so, wo sich so drei Räder drehen? Hat ein Freund von mir gekauft. Das kann keiner reizen, das macht keinen Spaß. Das ist voll krass. Wenn du den zu Hause hast, dann gewinnst du ja immer quasi, weil du darfst das Ding ja am Ende ausleeren und das Geld behalten. Nicht, wenn du das benutzt. Damit deine Freunde da Geld reintun. Ach so, ja, okay, wenn du so machst, so tricky. Das hatte ich immer mal mit euch vor. Ich kann nämlich die Flipper auf Geldbetrieb umstellen. Du kannst, stimmt, du bist ja auch, du bastelst ja da selber auch dann. Na klar, da sind Münzprüfer drin. Und wenn ich die auf Geldbetrieb. Für welche Währung denn? D-Mark? Nein. Reichsmark. Reichsmark. Der Super Mario zum Beispiel hat Euro-Münzprüfer drin, die sind umgeschrieben. Und der Kongo hat sogar einen Münz- oder Coin-Comparator drin. Da kannst du eine Münze reinklemmen und der vergleicht jede weitere Münze, die du einschmeißt, vergleicht er die elektromagnetischen Werte. Was ist der eine? Wie geil ist das denn? Das heißt, der ist währungsungebunden. Boah, das musst du mir nochmal erklären. Die Technik will ich voll haben. Kann ich dir gleich mal vormachen. Boah, ist der Hammer. Aber jetzt sag mal, du hast jetzt schon zwei erwähnt. Du hast Super Mario, du hast Kongo. Geil ist das. Hast du noch was? Ich habe drei Flipper. Super Mario, Kongo und White Water. Hier im Zimmer stehen momentan der White Water und der Kongo. Der Super Mario ist in seine Einzelteile zerlegt. Ah ja, okay. Ich mache gleich ein Foto davon auch. Wir haben ja immer diese Fotos im Podcast. Ne? Also das bietet sich ja an. Und dann möchtest du noch was dazu sagen, welche Varianten zum Beispiel davon hast? Weil ich glaube, ich weiß zum Beispiel bei dem White Water, da hast du irgendwas Spezielles, oder? Das ist nämlich dieses Ding da oben. Das ist ein sogenannter Topper, dieses Ding oben. Das ist eine Installation, die sich auf der Backbox befindet. Das ist aber nichts Besonderes, sondern das gehört zu dem Original-Flipper dazu. Okay, was ist die Backbox? Musst du für die User nochmal erklären? Also so ein Flipper besteht im Wesentlichen aus zwei großen Bauteilen. Das ist das Kabinett und das ist die Backbox. Das Kabinett ist der untere Teil, die riesen Holzbox, wo alles drin ist, wo sich das Spiel drin befindet. Die Backbox steht am hinteren Ende auf dem Kabinett drauf. Mhm. Die hat überwiegend Designgründe, also einfach damit es hübsch aussieht. Ja. Da ist der Bildschirm integriert, also das Display und die Boxen sind auch integriert. Vor allem die beiden Backboxen, die sind ja jetzt eigentlich ein ganz großes Bild, was nur beleuchtet ist und nichts passiert und ein ganz kleines Display unten drunter. Erstmal ja. Das sogenannte Display, was da oben ist, also das Bild, was das beleuchtete Bild, das hat integrierte Funktionen, bei dem Kongo zum Beispiel. Hä? Wenn du siehst, oben rechts auf dem Bild ist ein Vulkan abgebildet. Ja. Wenn du ein Multiboard hast, das heißt, der Vulkan bricht aus, dann ist der ganze Bildschirm dunkel, okay. Nur hinter dem Vulkan sitzt ein Flasher, der dann beleuchtet. Okay, das ist heißt, schon ein bisschen interaktiv. Es ist schon ein bisschen Bild, interaktiv. Ja. Aber ich meine, die Technik, heutzutage, wenn du so ein Ding konzipieren würdest, wäre natürlich das alles ein gigantisches Display, du würdest saugeil Animationen sehen und so weiter und nicht so nur so unten so ein kleines, was wie heißt das, LCD oder LED oder so ein Display, ne? Das ist ein Dot-Matrix-Display. Ach ja, Dot-Matrix, wie beim guten Gameboy. Wie beim guten Gameboy. Du hast eben schon wieder so ein Buzzword genannt. Du bist ja da voll in der Materie, komm mal ein bisschen näher dahin, sonst bist du weit weg vielleicht. Nämlich der Multiball, ja? Da gibt es so eine gigantische Situation irgendwie in dieser ganzen Flipper-Gang. Der Multiball scheint eine coole Sache zu sein. Erklär mal kurz, was es ist und was es damit aus sich hat. Multiball erklärt sich durch den Namen selbst. Das ist im Prinzip eine Situation, in der mehrere Bälle auf dem Spielfeld sind. Bei den meisten Flippern sind es drei Bälle. Aha. Also ein Multiball besteht im Üblichen aus drei Bällen. Nicht zwangsläufig. Es gibt einige Flipper, die weit davon abweichen. Ein Indiana Jones von Williams, der hat zum Beispiel, ich glaube, 7 oder 8 Bälle beim Multiball auf dem Spielfeld. Und der Flipper mit den meisten Bällen beim Multiball ist der Apollo 13, der dem Namen nach 13 Bälle beim Multiball hat. Habe ich eben schon ein Bild von gesehen? Ja, habe ich schon ein Bild von gesehen. Und, 13 Bälle im 13 Multiball. Bälle gleichzeitig auf dem Spielfeld. Ja, aber das hat er auch ein größeres Spielfeld? Oder ist nein. Das einfach? Nein. Das heißt, die Dinger kommen raus, sofort sind mal 7, 8 Stück bei wieder in dem Loch da unten. Ja, aber es geht ja gar nicht 13 Stück. Im Idealfall nicht. Also Spielfeld oder die Größe der Flipper ist eigentlich identisch bei allen Flippern. Mhm. Das Einzige, was da ein bisschen von abweicht, sind sogenannte Wide Bodies. Das heißt, es gibt eine Stufe, wo die sind breiter. Das ist das Spielfeld breiter. Da gehört zum Beispiel der Indiana Jones, relativ berühmter Flipper. Der gehört dazu. Ich kenne Indiana Jones 3, glaube ich. Ja. Also das ist so, ich war mal irgendwann in Frankreich mit meinen Eltern im Urlaub und da war irgend so ein komisches Ding, da gab es so Bilder und da gab es halt diesen Indiana Jones 3. Achso, ich dachte, du meinst den Film. Wie viele Finger kann denn so ein Flipper maximal haben? Ich kenne nämlich nur maximal 3. Das ist im Prinzip theoretisch hier, oder? Genau, das ist theoretisch unbegrenzt. Also du kannst theoretisch beliebig viele. Mir ist auch keiner bekannt, der mehr als 4 Finger hat. Okay, 4-fachen habe ich auch noch nicht gesehen. Du hast dann links und rechts meistens. Ja, links und rechts 2, ja. Das heißt, mit einer Betätigung des Knopfes gehen 2 Finger hoch. Genau. Gibt es dann mehrere Knöpfe, dass man mehrere Finger unter einzeln... Es gibt einen Flipper, den ich kenne, das ist Revenge from Mars heißt der. Da hat man in der Tat rechts und links je 2 Knöpfe. Die sind aber nicht für Flipperfinger, sondern die sind zum Auswahl von so Events und von so, von so verschiedenen Aktionen. Warum muss das zusätzlich gemacht werden? Das erklärt sich, wenn er den mal spielt irgendwann. Also, das heißt aber, dass du theoretisch die Möglichkeit haben musst, gleichzeitig die Kugel zu spielen, während du Events. Ja, das ist natürlich schon durchdacht. Du musst nicht in Situationen die hinteren Knöpfe auswählen, wenn du gerade unten auf den Ball achten musst. Ja, aber wenn es exklusiv ist, dann reichen ja die unteren beiden. Ja, das ist muss ich die Konstrukteure erfragen. Okay, dieses Topping da oben, oder wie das heißt? Ein Topper, der ist Topping. Ziemlich außergewöhnlich. Ja? Also das ist, das haben viele Flipper, das ist einfach ein Design-Feature, dient der Hübschigkeit von so einem Flipper. Und der White Water hat einen relativ besonderen Flipper, insofern, da ist ein Wasserfall zu sehen, der angestrahlt von Glühbirnen so einen Wasserfall-Effekt. Wirklich sieht aus wie Wasser. Ja, das stimmt, ja. Und all diese Flipper-Firmen sind im Laufe der Jahre pleite gegangen. Ja. Und es gibt nur noch eine Flipper-Firma momentan. Aber dieses Williams, von dem White Water ist es auch pleite. Nein. Und diese Folie da oben, die der Wasserfall darstellt, da gibt es keine Reproduktion von, weil keiner weiß, wie es geht oder keiner die Rechte auch hat. Das heißt, von vielen bei Flippern gibt es Reproduktionen für jetzige Flipper, die repariert werden müssen. Okay. Aber das gibt es gar nicht mehr. Da gibt es noch die Anzahl original gefertigter Teile und sonst nichts mehr. Warum sind diese Flipper-Firmen alle pleite gegangen? Ich meine, haben die sich nicht überlegt, okay, wir bauen dieses Ding, es kostet 1000 Euro, wir hoffen, die Leute spielen, es kostet 1 Euro pro Spiel, irgendwie kommen wir um das Geld wieder. Also üblicherweise haben die mehr als 1000 Euro kostet. Üblicherweise, oder damals, die Produktion kostet es nicht 1000. Haben die 6.000, 8.000, so in die Richtung. Ja, das kostet die in der Produktion vielleicht 2.000 Euro oder so. Und die haben die dann verkauft an Kneipen, an Diskotheken, wo die aufgestellt wurden, und die haben damit Geld verdient. Ja. Der Flipper hatte so seine Krisenzeiten zu verschiedenen Jahren, während es Flipper gab. Und so wirklich zum Aussterben kam es um die Jahrtausendwende rum, also Ende der 90er. Und die Sache ist, dass die Teile unglaublich pflegeintensiv sind, wartungsintensiv sind. Das heißt, da geht alle paar Spiele mal was kaputt. Das kann eine Lampe sein, das ist nicht dramatisch, weil auch ohne diese eine Lampe lässt er sich spielen. Ja. Das passiert aber auch schnell, dass ein Ball hängen bleibt, dass eine Spule ausfällt, dass irgendein Kabel durchreißt. Und dann steht der Flipper und dann muss der Service-Elektroniker von der Firma kommen. Das ist unsäglich teuer und unsäglich aufwendig und deswegen, und auch weil Flipper durch die ganzen digitalen Medien abgelöst wurden, ist er im Prinzip ausgestorben. Es sind alle Flipper-Firmen pleite gegangen. Bis auf Stern, die wurden 2000 neu gegründet und die bauen jetzt noch 2 bis 3 Flipper pro Jahr. Echt? Okay. Die sitzen in Chicago, aber alle anderen Flipper-Firmen sind pleite gegangen. Ich baue 2 oder 3 Flipper im Jahr und dann werden die Fans kaufen die dann sofort, oder? 2 oder 3 Flipper-Typen. Ja, klar. Das heißt, mal eine Auflage von... Zum Beispiel? Flipper wurden gebaut zwischen 2 und 20.000. Also pro Typ. Pro Typ. Ja. Es gab den meistproduzierten Flipper, das war The Addams Family, auch relativ bekannter Flipper und relativ beliebter Flipper. Der wurde knapp über 20.000 Mal gebaut. Ah, ja. Und der seltenste Flipper der Welt, der kommerziell gebaut wurde, ist der Pinball Circus. Aha. Da gab es, oder gibt es zwei Stück von. Von den beiden ist einer verschollen und einer steht in Las Vegas im Flipper Museum. Okay, wo du aus Versehen nett warst. Wo ich aus Versehen nicht war, weil ich in Las Vegas war, aber vergessen habe hinzugehen. Ja, super recherchiert den ganzen Tag vorher, ja. Würde ich aber sagen, super Aktion. Nochmal zurück, also diese zwei bis drei Typen, die diese Firma baut, Stern hast du gesagt, die werden dann sofort von den Fans aufgekauft oder tun die auch erstmal in Kneipen stellen und so? Also es gibt ganz, ganz, ganz wenige, aber durchaus noch Aufsteller, also noch auch Betriebe, die sich die kaufen. Aha. Ich habe letztens zum Beispiel noch einen von Stern von 2003, einen Terminator Flipper, habe ich noch öffentlich gesehen. Oh, ja. Wurde noch durch einen Aufsteller aufgestellt. Okay. Das, aber auch das rentiert sich nicht mehr. Flipper spielt keiner mehr. Die Kinder, die da rumlaufen, die interessiert das nicht mehr. Und, also natürlich 50 Mal so geil, Flipper auf ihrem iPad spielen können. So. Genau, und deswegen sind Flipper, die heutzutage gebaut werden, eigentlich nur noch für den privaten Bedarf. Ah, ja. Okay. Sind denn die neueren Flipper robuster als die alten? Nein, das Prinzip ist und der Aufbau ist genau der gleiche. Die bestehen immer noch aus dem Holzkabinett und bestehen immer noch aus den gleichen Teilen. Ah. Was Markus eben gesagt hat, dass die Backbox ist nicht durch ein riesen Display ersetzt worden. Die sehen immer noch so aus, wie sie damals aussehen. Die aber ja, bitteschön. Es gibt doch auch mittlerweile diese Flipper-Dinger, wo sogar der untere Teil, wie nennt man das eigentlich, das Spielfeld? Kabinett. Also das Kabinett. Das Spielfeld, ja. Das Spielfeld, komplett durch Displays. Ja, ja. Das zählt auch, das zählt nicht das, euch, das sind sogenannte, Virtual, ein Virtual Pinballs. Mhm. Das bauen viele, also das sind Privatanfertigungen. Sowas gibt es nicht offiziell. Das bauen sich viele Leute selbst und dann kaufen die sich einfach einen alten Flipper, schlachten den aus oder kaufen sich schon ein leeres Kabinett und eine Blackbox und bauen da Bildschirme ein. Da muss ich dich korrigieren, das gibt's offiziell. Also ich glaube, er weiß viel über Flipper. Ja, ich habe mal recherchiert, weil ich da eine Marktlücke gesehen habe und dachte, da kann man ja bestimmt was holen, wegen dieser Wartungsintensität. Okay. Aber gibt's schon. Es also gibt tatsächlich Firmen, die das professionell machen. Okay. Gut, aber vielleicht nicht dann, ich meine, ja, offiziell ist es auch so eine Definition, du meinst wahrscheinlich von den großen Flipper-Herstellern, du meinst wahrscheinlich jetzt... Achso, ja, ich bin dann von der Firma... Von den Flipper-Herstellern wird das natürlich... Also ich weiß selbstverständlich nicht viel und auch nicht alles, das kann gut sein. Also ich kenne die bislang nur von privat selbst gebaut und ich kenne das Prinzip, hat nicht... Also es hat den Charme, dass du dann quasi alle, weiß ich nicht, 1000 Flipper-Typen, die es gibt... auf einem spielen kannst, aber es ist natürlich nicht so stilig. Ja, ja. Es hat nicht die Tiefe, du siehst die, es wackelt. Das kann man noch einbauen. Du kannst noch einen Shaker einbauen, das ist, ne, dass du rütteln kannst und dass das Teil rüttelt und so, ne, aber echt wird es nie erreichen. Du selber bastelst auch an den Dingern da rum. Da kommt man nicht drum rum, weil es die ganzen Firmen nicht mehr gibt. Es gibt selbstverständlich noch Flipper-Service-Firmen, die einem helfen, wenn man Probleme hat, die man dann gegen Geld nach Hause holen kann oder den Flipper dahin bringt, die dir da brennt. Das ist unbezahlbar. Das heißt, wenn an dem Flipper was ist, muss das selbst gemacht werden. Wird das Manual rausgeholt, also die ganzen Schaltpläne von dem Teil gehören dazu. Schaltpläne, ja. Habe ich alle so in einem Heftchen drin und dann wird halt alles auseinander. Und dann muss eingegrenzt werden. Der hat etliche Service-Funktionen, so ein Flipper, also Menü, wo man... Wie kannst du den denn accessen? Ist da ein USB? Nee, also wie kommst du da ran? Die Tür kann man vorne aufmachen, also die Kassentür, in der der Schlüssel steckt. Und dann hat man einfach vier Auswahlschalter, an denen man die Lautstärke einstellen kann und an denen man ins Menü kommt, durchs Menü steuern kann. Und das wird dir dann an dem Display oben angezeigt? Das wird mir in dem Display oben angezeigt. Genau. Okay. Also du kannst jetzt nicht mit deinem Laptop irgendwie da dran gehen und irgendwie das Ding auslesen. Das geht theoretisch auch. Man kann, da gibt es Schnittstellen und man kann mit einer zusätzlichen Platine und zum Beispiel so einem coolen Computer wie einem Raspberry Pi, den ich vielleicht in meinem Wohnzimmer stehen habe, kann man die auch da dran und die auslesen und das Spiel beeinflussen. Okay. Aber das ist eigentlich nicht vorgesehen. Das ist interessant. Also diese Schaltpläne und so weiter, ja, ist schon ziemlich kompliziert alles, weil das geht da hier um die ganzen Lämpchen oder was sind das für Schaltpläne? Es geht um, ja, es geht, klar, es geht um alle elektrischen Bauteile, die da drin sind. Ja. Und können wir uns auch gerne gleich mal von innen angucken, so ein Flipper. Unten drunter, unter dem Spielfeld, ist halt die ganze Elektronik, die zum Spiel gehört. Und die Steuerung sitzt in der Backbox. Das heißt, in der Backbox sind oben, ganz viele Platinen drin, die das ganze Spiel beinhalten, die den Sound und die Lichteffekte und alles steuern. Okay. Und in dem Manual, in der Bedienungsanleitung, sag ich mal, ist halt alles drin. Sämtliche Schaltpläne, sämtliche, du findest Ersatzteilnummern und was wo verbaut ist, alle Infos. Okay. Und jetzt nochmal zu den Themen. Also es gibt ja hier Film zum Beispiel Themen. Whitewater ist einfach nur so Wasserfall-thematisch. Also da gibt es, glaube ich, keine... Genau, das ist, das ist so Amerika und Rafting, Bigfoot. Und Flipper-Themen allgemein haben sich gewandelt. Also ganz früher waren das relativ unspezifische Themen. Aha. Aber insbesondere mit den neueren Generationen ist es immer spezifischer geworden. Und es sind sehr viele... Film und Fernsehthemen verwurstet worden. Kongo zum Beispiel ist ein Film. Ja. Habe ich drüben selbst auf DVD stehen. Weil du den Flipper gekauft hast und danach noch den Film sehen wolltest. Ja, ich habe erst den Film gesehen und dann wollte ich den Flipper, dann habe ich mir den Flipper gekauft und mir dann nochmal den Film gekauft. Oder auch zu sehen, natürlich Super Mario ist ein Computerspiel, das ist was relativ Seltenes. Ja, ich muss nicht korrigieren, Super Mario ist natürlich ein Videospiel, kein Computerspiel. Ja. Aber, wie konnte ich, guck mal, an sich, der Flipper jetzt hier, ja, der hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Film Kongo zu tun, ja. Wenn die Kugel rollt hier links statt rechts, es ist Kongo, ja. Da muss ich dich korrigieren. Da muss ich dich korrigieren und das ist das Gute, dass ich mir den Film nochmal gekauft und angeguckt habe. In dem Film ist... Wir können ja mal näher rangehen jetzt, aber ohne Knöpfe drücken. Erstmal nur gucken. Was ist denn? Ja, man kann hier draufdrücken und dann macht das Singgeräusch. Aber nur manchmal. In dem Flipper sind ganz viele Sachen aus dem Film halt verarbeitet. Ne? Das heißt, der Film handelt im Prinzip von so einem Gorilla, von Amy, überall abgebildet. Da hinten sitzt sie in der Ecke. Sie spricht während des Spiels zu dir. Aha. Und der Flipper ist gespickt mit Filmzitaten. Ja. Mit reellen, aus dem Film entnommenen Zitaten, okay, die halt auf die entsprechende Spielsituation passen. Okay. Unter dem Spielfeld sitzt Gray, das ist der böse Gorilla in dem Film. Okay. Ne? Oder wir haben den Vulkanausbruch als Multiball. Das sind im Prinzip alles Sachen, die aus dem Film kommen. Der ist auch von Williams. Okay. Der ist auch von Williams. Und ich meine, aber an sich jetzt die Mechanik, ja, die Kugel rollt da durch und du musst sie hochballern. Ja, natürlich, das hat erstmal nichts mit dem Film. Das hat erstmal nichts mit dem Film zu tun. Das ist aber das Hauptprinzip von dem Flipper eigentlich. Und da sind ja alle Flipper gleich. Das heißt, der Reiz, der Unterschied zwischen Flipper A und B ist eigentlich, was wurde da zusätzlich über die Mechanik des Ballhochschießens hinaus implementiert an lustigen, sagen wir mal, Zusatzfeatures? Oder wie nennt man das in den Fachkreisen? Ja, genau, im Prinzip hat so ein Flipper immer zwei Ebenen. Also das ist zum einen das Spielerische, dass du im Prinzip Punkte erzielst und ein Ergebnis erzielst und versuchst möglichst gut zu sein. Und unterschiedliche Flipper lassen sich unterschiedlich gut oder flüssig spielen. Und die zweite Ebene ist die Thematik. Dass man sagt, oh, Kongo, den Film fand ich gut, deswegen mag ich den Flipper. Das heißt, das sind zwei Ebenen, die sich quasi, wenn man einen Flipper mag, und es gibt halt viele Leute, die sich Flipper kaufen und den dann wieder abgeben, weil sie sagen, oh, mit dem Flipper bin ich nicht warm geworden. Okay. Claudia zum Beispiel mag Kongo, mag Whitewater aber nicht. Aha. So, ne? Und im Prinzip hast du recht, also dieses Ball rollt durch die Gegend hat erstmal mit dem Film nichts zu tun, aber das ist im Prinzip eine Kombination aus diesem Spiel und ich will viel Punkte erzielen und dem Film und dem, ja, alles, was im Prinzip aus dem Film kommt. Und gibt es dem so eine gewisse Tiefe? Also diese Tatsache, dass du quasi durch bestimmtes Auslösen bestimmter Knöpfe da Sachen wie den Vulkan oder sowas, ja, würdest du sagen, es hat eine Spieltiefe, die darüber hinausgeht, dass ich mal eine halbe Stunde verballern will? Kann man sowas durchspielen irgendwie? Ja, also erstmal besteht das Spielen von einem Flipper, wird stufenweise quasi im Prinzip erlernt oder das heißt, wenn jemand hier dran steht, der Anfänger ist, der muss erstmal zusehen, dass er den Ball überhaupt im Spiel hält. Dass er den Ball trifft, dass er den Ball nicht verliert. Die nächste Ebene, wenn man sowas kann, ist dann im Prinzip, dass man auch mal bewusst in irgendeine Richtung schießt. Nicht irgendwo hin, sondern dass man nur sagt, oh, guck mal, jetzt blinkt das, dann treffe ich mal das. Und die nächste Ebene ist dann, dass man nicht einfach irgendwas trifft, sondern dass man auch das trifft, was man treffen muss. Weil das sind natürlich diverse Ereignisse, gekoppelt in verschiedenen Kombinationen, wo du erst das treffen musst und dann das treffen musst. Und die nächste Ebene ist, wenn du das verstanden hast, musst du dann zusätzlich auch aufs Display achten. Ja. Weil das protokolliert alles, sagt dir, was du machen musst, sagt dir, wie viele Punkte du hast, sagt dir, was für Events du gerade treffen kannst. Und das in Kombination alles zu erfassen, ist im Prinzip schon eine große Übungssache. Aber ich verstehe es nicht. Also dieses Ding sagt dir, wo du hinkämpfen musst. Du bist ja auch noch auf der Stufe 0 eigentlich. Du musst ja noch den Ball nur im Spielfeld haben. Ja. Also du, es gibt ja auch so Aufträge, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und damit das Spiel halt Spaß macht, also auf lange Sicht gesehen und für Leute, die halt flippern können, musst du halt die Aufträge erfüllen, oder? Genau, musst du die Aufträge erfüllen. Und was immer bei Flippern wichtig ist und was auch bei fast allen Flippern immer gelungen ist, ist, den Flipper ausgewogen zu halten. Das heißt, es gibt eigentlich bei keinem Flipper ein Ereignis, was dir so leicht so viele Punkte erbringt, mhm, als dass du dich darauf konzentrieren könntest. Das, mhm, heißt, du musst immer divers spielen. Du musst, mhm, immer zusehen, mhm, dass du alles gleichzeitig erfüllst, dass du alle Ereignisse nacheinander und gleichzeitig durchbringst. Okay. Weil so kriegt man ja dann auch wieder ein neues Super-Mega-Special-Ereignis. Genau, und das, ne, die Kombination dessen und zu deiner Frage von vorhin, kann man einen Flipper durchspielen? Ja. Mhm. Flipper sind durchspielbar. Ich muss sagen, das ist relativ schwierig und ich weiß es teilweise selber nicht. Den Super Mario und den Kongo habe ich noch nicht durchgespielt, mhm, und ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Okay. Den White Water habe ich einmal durchgespielt. Ja, also ich verstehe das nicht. Was passiert denn da? Es gibt ein Feature, das ist bei dem White Water der Vacation Jackpot. Ja. Und wenn du den holst, und der ist ungemein schwer zu erlangen, ja, wenn du den holst, ist es durchgespielt. Und beim White Water passiert dann das. Du musst im Prinzip ganz zum Abschluss musst du den dritten Ball in der Mitte locken. Also ins locken heißt, den in so einer Truhe versenken. Und wenn, okay, sich da drei Bälle angesammelt hat, hast du normalerweise einen Multiball. In dem Fall, mhm, in dem einen speziellen Zeitpunkt, wenn du den dritten Ball lockst, ist es durchgespielt. Ja. Und dann passiert Folgendes. Ich spoiler jetzt bitte alle zu, Ohren zu halten, wenn man World Water noch nicht durchgespielt hat. Dann geht der Flipper aus. Der geht aus? Der geht aus. Du kannst die Finger nicht mehr bewegen und alles wird dunkel. Ja. Dann stehst du vor dem Flipper und denkst dir, was ist los? Ist der Flipper kaputt? Ja. Dann wartet es 3, 4, 5 Sekunden. Ja. Dann macht der Flipper 3 so Töne, so ding, ding, ja, ding. Und dann spult er ein unglaublich geniales Programm ab. Alle Lampen, alle Spulen, alle Effekte, die der Flipper bietet, ziehen gleichzeitig an in einer gewissen Kombination und Reihenfolge und der macht Musik dazu. Also der spielt dir dann so ein komplettes Programm ab. Okay, explodiert quasi. Explodiert. Vollkommen abgefahren. Und wenn das fertig ist, dann kannst du in der Tat noch weiterspielen. Also kannst, okay, auch mehrere Punkte machen. Aber das liegt man dann aber schon am Boden. Das ist im Prinzip das Durchspielen, das nahezu jeder Flipper beinhaltet. Ist ja krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Wie lange dauert das ungefähr? Also angenommen, du willst jetzt, du übst, du kannst speichern, du kannst nicht speichern. Man kann, ne, selbstverständlich nicht speichern. Ja, und wenn du, sagen wir mal, du nimmst es jetzt ernst, willst du durchspielen. Wie lange hast du an diesem Tag da, dieser legendäre Tag, wo du durchspielst, wie lange hast du da dran gestanden? Also erstmal kann ich sagen, dass Flipper generell, lustigerweise insbesondere die neuen Generationen, Bookkeeping-Funktionen haben. Das heißt, ich kann den Flipper auslesen. Ich kann lesen, wie viele Spiele in was für einer Zeit gemacht wurden, was die durchschnittliche Ballzeit ist, okay, wie viele Extrabälle erspielt wurden, wie viele Spieler mitgespielt haben und so weiter und so fort. Kann man alles auslesen. Die durchschnittliche Laufzeit von einem Ball beträgt nicht sehr lange, nämlich nur so ungefähr eine Minute. Von einem Ball? Von einem Ball. Ne? Das, okay, heißt, Spiele dauern in der Regel nicht länger als 3 bis 5 Minuten. Ja. Und für so ein Spiel, den Flipper durchzuspielen, braucht es dann schon 10 bis 15 Minuten, würde ich schätzen. So schnell? Ja, das ist doch sauschnell. Das finde ich auch schnell. Ja. Also du hast da 4 Stunden gesessen. Ja, nee. Man muss sich halt immer überlegen, dass das prinzipielle Ziel von diesem Gerät ja das war, Geld zu verdienen. Ja, okay. Ja? Wenn ich da jetzt 4 Stunden mit einem Euro dran sitze, dann habe ich ja nichts von. Und, Frage, dann, ja, bitteschön. Wenn man das allerdings durchspielt, dann ist es ja auch vorbei mit den Punkten. Ja. Nee, also wenn das Programm abgespult ist, dann kannst du weiterspielen. Dann spielst du bei der Punktzahl weiter, fängst aber quasi wieder von null an. Ja, also nicht von der Punktzahl, okay, bei null an, aber von dem Spielprinzip. Okay, okay, alles klar. Das heißt, dann nochmal den Flipper durchzuspielen. Ich glaube, das hat noch keiner auf der Welt geschafft. Okay. Na, das will ich jetzt verhindern. Ja, da würde sich, wer jetzt den Podcast hört und sagt, oh, das habe ich geschafft, der möge sich bitte melden. Hängst du eigentlich in so Foren ab und kommunizierst mit so Leuten? Ja. Und dann die Anschlussfrage auch, gibt es hier Leute, die du persönlich triffst? Und ich weiß ja, dass die Antwort ja ist, in so einer Community von Flipper-Freunden. Also, zur Frage 1, ja. Kommunizieren mit anderen Flippern-Freunden dieser Welt lässt sich quasi nicht vermeiden oder umgehen, weil du kommst zu einem Punkt, wo im Prinzip was kaputt ist und wo du nicht weiter weißt. Und dann geht's ins Forum und dann und dann muss man im Prinzip die anderen Leute um Rat fragen. Weil alles alleine kriegt man in der Regel nicht geregelt und Flipper tauschen, Flipper kaufen, Flipper verkaufen und Flipper warten und sich Hilfe holen und restaurieren, das funktioniert alles über ein Forum und da gibt es in Deutschland mehrere. Ja. Das berühmte, in dem ich auch unterwegs bin, ist flippermarkt.de. Ja, okay. Wenn man Interesse hat, sich einen Flipper zu kaufen. Crazy Name. Und wie heißt du da? Welcher User? Willst du das veröffentlichen oder willst du lieber nicht sagen? Ich heiße BB King 08. BB King? Wie der Musiker? Wie der berühmte Jazzmusiker BB King. Okay. Und zu deiner zweiten Frage, die ich gerade vergessen habe, also ob ich privat auch Leute kenne, ist, wie du vorausgenommen hast, Antwort. Und zwar gibt es in Aachen, mich eingeschlossen. Und du hast gesagt, dass wir in Aachen wohnen, das habe ich bisher noch nicht veröffentlicht, aber das ist schon okay. Scheiße. Nee, ist in Ordnung. Können wir es rausschneiden? Nee, ich leider nicht, sondern das ist wieder aufgelegt. Also wir wohnen in Aachen, mein Gott, ja. Wer uns beasen will, der kann es gerne machen. Private Leute, es gibt mich eingeschlossen. Hör mal auf jetzt, machen wir später. Mich eingeschlossen in Aachen, 5 Privatpersonen, glaube ich, die, Flipper besitzen. In Aachen. Genau. Okay. Und wir haben uns zusammengeschlossen und eine Flipperliga gegründet. Die gibt es in ganz Deutschland, flipperliga.de. Gibt es kleine Unterligen, die sich selbst organisieren, die selbst Spieltage ausrichten und im Prinzip. Von den 5 Leuten? Nein. Ganz Deutschland in Räumen verteilt. Im Ruhrgebiet gibt es zum Beispiel 4, 5 Ligen. Das sind jeweils 5 bis 12 Leute, die sich selbst organisieren, Spieltage austragen und eine Tabelle erstellen. Und am Ende der Saison kommen die ersten 3 jeder Liga zur deutschen Meisterschaft. Okay. Zur deutschen Meisterschaft. Und ihr wart da schon, ihr habt mitgemacht, ne? Bei der, ihr habt so eine. Nee, die Flipperliga Aachen hat sich erst gegründet vor 3, 4 Monaten. Ach so. Und gibt es da dann auch Preisgelder? Also kann man sich damit über Wasser halten? Ja, du kannst deinen Lebensunterhalt damit verdienen, Flipper zu spielen. Die Flipper-Weltmeister, die deutsche Meisterschaft im Flippern, die ist privat organisiert. Also, die richten Privatleute auf, die selbst schon Probleme haben, das irgendwie kostenneutral auf die Bühne zu bringen. Das heißt, es gibt keine Preisgelder. Aber du zum Beispiel würdest doch, weil du großer Fan bist, vielleicht auch was spenden. Also wenn die da eine kleine Wurzel hinstellen, wo man Geld reinschmeißt, würdest du sagen, okay, ich mag dieses Hobby, ich mag es aufrechterhalten, ich mag den Leuten was spenden und dass die Sache irgendwie weiterlebt, oder? In jedem Fall, das würde ich machen. Und auch das Flipperforum, flippermarkt.de, kann man spendentechnisch unterstützen und habe ich auch gemacht. Ah ja, okay. Das ist halt alles privat und unentgeltlich und klar, das nützt und dann muss es irgendwie auch finanziert werden, da kann man seinen Teil zu beitragen. Es ist schon eine eingeschworene Community. Wie viele Leute würdest du sagen, ungefähr in Deutschland sind so hart drauf wie du, dass sie Geräte kaufen, dass sie Geräte reparieren, dass sie in der Community aktiv sind? Das ist relativ schwer zu schätzen. Das wird wahrscheinlich in die Tausende gehen. Aber eventuell, ich würde schätzen, nicht in die 10.000. Ah, ja, also ein vierstelliger Betrag an Leuten ist das genauer. Weiß ich nicht. Ist Deutschland ein großer Flippermarkt durch diesen Bastelaspekt? Ich kann mir vorstellen, der Deutsche, der bastelt ja gerne, repariert und macht Sachen besser. Ja, Deutschland ist ein relativ großer Flippermarkt. Ursprünglich kommen alle Flipper aus den USA. Ja. Alle Flipperfirmen haben in den USA gesessen. Okay. Und diese ganzen Exportgeräte, die auch extra für den europäischen Markt konstruiert werden, alleine vom Strom, von der Stromversorgung her, kursieren dann halt hier, sind jetzt nur noch bei Privatleuten unterwegs. Und ja, da hat Deutschland eigentlich schon eine relativ führende Stellung. Ich wundere mich eigentlich, dass Japan da keine Rolle spielt, weil Japan ist ja bei den Videospielen saugroß und auch Computerspiele ist ja alles Japan und so weiter, ja. Aber bei Flippern ist es nicht. Aber ich glaube, genau das erklärt's, weil eigentlich der Flipper kein digitales Gerät ist. Ja, okay. Aber es ist trotzdem übertrieben am Leuchten und Blinken. Ja, ja, Leuchten und Blinken. Ja, also wenn man die japanischen Videospiele anguckt, dann ist das genau deren Pattern. Ja, gut, jedes Videospiel, das du kennst, ist wahrscheinlich japanisch, ne? Also diese alle Spiele, die da drüben stehen, in dem Nintendo-Schrein, den ich hier sehe, im Altar, die sind alle aus Japan. Da ist kein einziges US-Spiel. Ja, aber wenn du mal so die Spiele siehst, die wirklich auch in Japan langfristig ankommen, dann sind es wirklich die mit tausenden Sternchen und alles blinkt. Ja, also mich macht es auch schon ein bisschen verrückt, hier überhaupt nur neben dran zu stehen. Und das hat noch, wir haben ja nicht mal die Geräusche angemacht. Ja? Also, nicht für Epileptiker. Ja, ist nichts für Epileptiker. Ich habe noch eine Frage, bevor wir vielleicht zu dem praktischen Teil übergehen und eine nach dem anderen mal so ein bisschen laufen und bimmeln lassen, damit die Leute, weil es ist ja ein Podcast, den hört man. Und ich finde, gerade so ein Flipper hat da irgendwie so ein akustisches Element, ja, vielleicht sollten wir gleich mal beide der Reihe nach ein bisschen spielen lassen, ein bisschen bimmeln lassen. Vorher noch eine Frage von mir, aber gerne natürlich auch von den anderen. Warum ist hier dieser Trend, so große Punktzahlen zu machen? Warum macht man nicht, du hast ein Spiel gewonnen, ist, du hast einen Punkt oder zehn. Warum hat man 837 Milliarden Punkte, wenn man diesen Flipper durchspielt? Ja, das ist relativ unterschiedlich. Also Flipper haben keinen einheitlichen Punktestandard, was jetzt Maximalpunktzahlen oder Punktzahlen einzelner Events angeht, sondern die unterscheiden sich total stark. Alleine schon die beiden Flipper, die nebeneinander stehen, haben ein ganz anderes Spektrum. Das heißt, wenn du bei dem einen Flipper locker 300, 400 Millionen machst, machst du bei dem anderen mit Mühe mal 30 oder 40 Millionen. Das ist der Faktor 10 inzwischen. Aber man könnte einfach 6 Nullen wegstreichen, das würde genauso funktionieren. Ja, genau. 30 Punkte und 400 Punkte. Ja, warum sind das so Riesenzahlen? Das weiß ich nicht. Das ist aber... Kann ich auch nicht genau erklären. Kannst du einen Punkt machen? Oder ist das Kleinste, was du machen kannst, 3 Millionen? Das habe ich gerade nachgedacht. Guck mal da, 20 ist das Kleinste. 20? Ja, nee, 10 sogar sein. Nee, wobei, das kann man so auch nicht erklären. Also in meinen Augen ist die kleinste Punktzahl, die man hier erreichen kann, an dem Whitewater zum Beispiel, würde ich mal so zwischen 10.000 und 50.000. Ja. Es wird, Moment, bei dem Whitewater, trotzdem sehen wir hier in der Highscore hinten eine 70 steht. Ja, weil du wahrscheinlich in dem Feature 5 Millionen und 30 Punkte kriegst oder so. Aber jetzt wäre es geil, wenn du dann folgendes machst, dann kannst du nämlich folgendes machen, wenn du den durchgespielt hast, dann kriegst du einen Punkt. Das ist natürlich geil, weil da steht hinten eine 1. Ja, okay. Eigentlich cool gewesen, aber haben wir es anscheinend nicht gemacht. Also das sind so Events, wo man dann im Prinzip eine Punktezahl runterläuft. Die läuft ziemlich flüssig runter, also in eventuell 10er, 20er, 30er Schritten oder so. Und du kriegst die Punkte, sobald du irgendwas triffst. Ah, du und dann so ein Counter. Der läuft Counter. Und du musst quasi, Counter. Wenn du was machst, okay. Genau. Okay. Und so kann man dann im Prinzip nicht 30 Punkte, aber 1.734.731 am Ende versprochen. Okay. Ich denke, dass diese hohe Zahl was damit zu tun hat, dass man doch generell auch in Filmen und so weiter, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber zu dieser Übertreibung neigt. Mhm. Also auch in Filmen, wo halt überall Explosionen sind und so und Autos direkt explodieren, wenn sie ineinander fahren. Das klingt einfach geiler, wenn man weiß, oh, ich habe 10 Millionen Punkte oder eine Milliarde statt Millionen. Ich denke, das ist ein reiner Motivationsaspekt, weil man dann denkt so, boah, 10 Millionen Punkte bei einem Ball. Und so. Okay. Es gab in der Tat aber ganz am Anfang Zählwerke. Das heißt, ganz am Anfang hatte ich Rädchen, die nummeriert waren, 1 bis 0, und da haben sich die Rädchen gedreht, um meine 1 bis 9 und dann noch eine 0, um sich im Prinzip... für euch Informatiker, 0 bis 9. Jetzt habe ich... Das war nicht binär. Jedenfalls, die hatten nur 5 Rädchen. Das heißt, sie konnten üblicherweise nur Punkte bis 9.000, bis 10.000 oder 99.000 anzeigen. Das ist bei den Digitalen natürlich nicht mehr der Fall. Ah ja, da habe ich aber direkt mal eine Frage zu. Also wenn wir uns diese Zahlen angucken, die liegen ja weit außerhalb des Bereichs, der typischerweise von so Computern dargestellt wird. Wie ist das denn da überhaupt mit so Überläufen? Aha, ist es ein 64-Bit oder ein 32-Bit-System? 32-Bit reichen nicht. Ne? Nee. Weil da war 10 Millionen oder so vorhin schon, ne? Oder 10 Milliarden war da, glaube ich. Schon über 4 Milliarden. 4 Milliarden ist das... Das spielt eine Rolle hier? Frag mich gerade. Okay, oha. Aber jetzt brauche ich auch. Nach einer Dreiviertelstunde die erste Frage, die du nicht beantworten kannst. Ja, tatsächlich, wir sind bei der Dreiviertelstunde. Ich würde mal sagen, also du hast jetzt noch eine Frage? Du noch? Nee. Ich würde mal sagen, wir starten. Ich nehme das Mikrofon jetzt mal ein bisschen weiter weg. Doch, die Frage ist, wo habt ihr die Milliarden her? Ich sehe keine Milliarden. Da stand vorhin irgendwo mal da. Da steht eine Milliarde. Aber ja, gut. Aber der mit 32 bin ich auf 4 Milliarden. Ich nehme das Mikro mal ein bisschen weiter weg und dann startest du mal einen davon und wir gucken mal so ein bisschen auf die Geräuschkulisse und ihr spielt ein bisschen und haltet euch darüber und ich nehme das, wir nehmen es aber weiter. Nehmt nur einen bitte. 2,5 Milliarden. Ja. Nee, jetzt nur einen Flipper starten. Ohne Quatsch, also kann das passieren, dass ein Überlauf passiert? Ich weiß es nicht. Also ich würde vermuten, nein, aber hier siehst du auch, ne, der Platz für Zahlen ist natürlich begrenzt. Genau, so. Das heißt, irgendwo muss ein Überlauf dann mal... Irgendwann wird das zu Ende sein, aber der ist, glaube ich, einfach logisch nicht erreichbar. Also du kannst den Flipper aufmachen, du kannst die Scheibe rausmachen und per Hand die Events auslösen. Ja, okay. Ne? So könnte man das testen, aber das ist natürlich kein Weg, den ich als Flipper-Liebhaber wählen würde. Hm. Vielleicht ist es danach auch einfach kaputt. Gut, da starten wir mal den Kongo jetzt für den Experten. Oh, wir hätten noch ein Rätsel machen können. Ja, mach ein Rätsel, bitte. Dann starten wir jetzt einen Flipper und ich sag nicht welchen. Ah ja, okay. Also ich kann mir schon vorstellen. Jetzt hab ich wieder reingelabert, ich Idiot. So, ich will jetzt aber ein Spiel starten, den zweiten Flipper, den ich natürlich jetzt auch nicht verraten kann, der geraten werden muss. Das quitzt. Das quitzt. Okay, also wir starten jetzt einen der anderen Flipper. Ja, dann geht's mal so. Flipper zu hören. Ja, Markus ist weg. Du bist das hier raus. Vielleicht kommentierst du einfach mal, welche Aufgaben du gerade erfüllen musst. Ja, ihr könnt mal die Fischern kommen, wenn ihr Aufgaben. Also, ich würde jetzt den hier erstmal versuchen, einen Multiball zu kriegen. Der macht schöne Geräusche. Digitale Spiele. Ja, also die, ja genau, die Töne, die da erzeugt werden, die klingen schon so ein bisschen wie bei Super Mario oder irgendwelchen Legacy Music Hour Video Game Soundtracks. Finde ich schon ganz gut. Oh, okay. Jetzt hast du zwei Bälle gelockt oder was? Was ist das jetzt hier? Ich würde jetzt gerade einen dritten Ball locken, um hier den Multiball fortzuführen. Ja, okay, Multiball, die große Sache. Also wir können das Letzte jetzt auflösen mit viel White Water. Und jetzt ist es soweit. Hast du den Namen noch gehört? Wow. Shoot Insanity Balls. Wir haben schon 24 Millionen Punkte. Hier oben ist doch die dritte Klappe, oder? Guck mal, das ist doch geil, der hat drei. Ja, ich weiß, ja auch. Achso, das habe ich gar nicht gesehen, oder? Nur nicht vier. Ah ja. Also, wir haben Rainy gerade mit drei Bällen gleichzeitig. Und zwei Handykameras. Zwei Handykameras, ja, ja. Das war grausam. Hallo. Hallo. Okay, wir haben hier Gäste im Podcast heute. Ja. Wo gehst du hin? Ich nehme an, mein Essen und wache mir voll die Katze aus. Ah ja, okay. Viel Spaß. Ja. Wie kommst du eigentlich zurecht mit der Beziehung und Flippern? Also gibt es da manchmal Situationen, wo man sagen muss, also Schatzi, ich will jetzt mal flippern? Ja, da muss man hier Richtige finden. Die Claudia mag zum Glück flippern. Ah ja, okay. Insbesondere weil sie auf Super Mario steht und ich mir zuerst taktischerweise, klugerweise ein Super Mario Spiel habe. Sehr gut. Okay, also das war schon eine interessante Soundkulisse. Machen wir jetzt vielleicht mal den zweiten Flipper an. Also das gab jetzt einen bestimmten Eindruck hier. Mach den mal aus in dem Ton wieder. Aber drück nur auf den Knopf, oder was? Okay, das sind diese Zitate, von denen du gesprochen hast. Wir hören jetzt Kongo. Das sind Filmzitate. Das sind echte Filmzitate aus dem Film Kongo. Ist das eigentlich ein guter Film? Nein, der ist grottenschlecht. Grottenschlechter Film. Und wie ist der Flipper, wenn du die jetzt vergleichen würdest? Also nicht den Film mit Flipper, sondern Whitewater und Kongo. Der Flipper ist unbeliebt. Ich mal in die Richtung. Flipper ist unbeliebt. Es gibt unter dem Äquivalent zu IMDb gibt es IPDB. Internet Pinball Database. Lassen sich die ganzen Pinballs bewerten. Durch die Bewertung gibt es im Prinzip eine Top 300. Und da kann man im Prinzip gucken, wie beliebt Flipper sind. Der Kongo ist relativ unbeliebt. Der steht, glaube ich, auf Platz 172. Ah ja, okay. Aber der White Water ist beliebt. Der steht auf Platz 13, glaube ich. 13? Wow, aber warum ist der Kongo so unbeliebt? Ja, wie gesagt, das ist eine Kombination der beiden Geschichten, die ich eben erwähnt habe. Also einerseits das Flipper-Spielen und das Thema. Okay. Das ist natürlich die Kombination. Und es geht viel über Geschmack. Ah, ja. Es gibt Leute, mir gefällt er, und es gibt Leute, denen gefällt er nicht. Und offensichtlich gefällt er mehreren Leuten nicht, als dass er denen gefällt. Ja, ja, ja. Das ist unbeliebt. Aber da stehen jetzt nicht konkrete Kommentare, warum der... Ich kann es im Prinzip immer nur bewerten und auch diskutieren in Foren, aber das ist Geschmackssache. Was ist der beliebteste Flipper? Der beliebteste ist, glaube ich... Also wir haben jetzt hier auch übrigens so Literaturbücher, Bilder, Bilderbände, Bildbände. Der beliebteste ist Twilight Zone. Twilight Zone? Gefolgt von Star Trek Next Generation. Oh, und das sind aber weltweite Ausschreibungen, ja? Das ist nicht nur Deutschland. Nee, nee, das ist aus dieser, von dieser Seite... International Pinball Database. Im Prinzip erstmal amerikanischer Natur. Ja, okay. Monster Bash ist auf Platz 3. Medieval Madness. Theater of Magic, und dann kommt diese Addison, von dem du erzählt hast. Das, genau. Das ist der häufigste Flipper, ja? Genau, häufig produziert, ja. AC/DC Flipper, Lord of the Rings. Mein Gott, was ist das? Und da ist White Water schon, ne? Platz 14. Platz 14. Okay, ja. Nicht schlecht. Ja, geht's ja wirklich, vor allem. Warum hast du hier einige in dieser Liste so markiert? Ja. Das sind alle, die ich gespielt habe. Oh. Ich möchte alle drei, die ersten 300 spielen. Du musst mal hier Jurassic Park spielen, oder? Ja. Ich hab weißt du, was du mit dem Flipper? Was hast du? Den Affen gehabt, da unten drunter. Den Affen. Okay. Ich weiß nicht, ich hab das Kongo alles angemacht. Da ist schon ein bisschen Fantasie im Spiel, oder? Weil der Affe, der macht irgendwas und du musst dir jetzt überlegen, du hast ihn gesehen. Ich kann nicht aus. Das ist auch filmbasiert. Okay. Also in dem Film war Gray der böse Gorilla und den muss man hier im Spiel im Prinzip besiegen. Okay, vielleicht machen wir mal wieder aus, weil ich befürchte, man hört doch am Ende ziemlich laut, dass es geknackelt. Das kann gut sein. Also so den Michael dazu bewegen aufzuhören. Machst du mal, wir müssen mal aufhören jetzt so wieder für die letzten paar Minuten, weil es ist zu laut. Na ja, komm. Nein, das war gerade so gut. Ich interessiere mich dafür, Jurassic Park ist hier auf Platz 22 der besten Flipper laut Pinball Database. Hast du ein Bild davon? Das wäre interessant. Ja. Das Buch ist besser als der Film. Du machst es, wie machst du das? Also gehst du quasi konkret irgendwo hin, wo es Flipper gibt und spielst sie da? Fährst du irgendwo hin, um dort Flipper zu spielen? Also wie anfänglich gesagt, Flipper gibt es nicht mehr. Ja. Ja. Das heißt, man muss schon bei Privatspielen oder mit Glück. In Aachen gibt es zum Beispiel noch einen Flipper, einen öffentlichen Flipper. Oh, wo steht denn der? Im Nerdlife. Nein! Ja? Ernsthaft? Im Nightlife steht zurzeit ein Dirty Harry. Okay. Steht er da schon immer? Da steht schon immer ein Flipper, da stand lange Zeit ein Akte X, ein NBA Fast Break und momentan steht da halt ein Dirty Harry. Weißt du, wo die her? Was war mit denen geredet? Die haben den auch von privat, ja, ich habe mit denen geredet, die haben den auch von privat und die haben auch eine private Person, der den pflegt. Ja? Der den da Fehler beseitigt. Interessant. Wie gesagt, ich kenne ja diese eine Kneipe in meinem Heimatdorf, wo lange Zeit diese Star Trek Original Series Flipper stand. Und der meiner Meinung nach da wahrscheinlich jetzt immer noch steht. Die Leute haben keine Ahnung, dass sie da voll den teuren Flipper haben. Und ich weiß nicht, auf der Liste hier sehe ich den nicht. Also aber Star Trek The Next Generation. Ja, Next Generation ist mit Kirk und Spock, genau. Classic Series. Ja. Der relativ alte, der wird hier wahrscheinlich nicht drin sein. Warum gibt es denn einen Tron Legacy? Wie kann das denn sein? Der Film ist von 2009 oder so. Das Baujahr des Flippers steht da immer bei. 2011? Genau. Das sind die aktuellen Flipper, die von Stern produziert werden. Ach, das ist diese Sache. Vor allem hier auch Transformers sehe ich gerade. Genau. Ja. Und auch Lord of the Rings, der weit vorne ist, der ist auch von Stern. Ach, das ist neu. Ich meine, Lord of the Rings geht schon seit 80 Jahren oder so. Ja, hätte sagen können. Nee, aber das ist schon filmbasiert. Also das ist mit Frodo und so. Ah ja, 2003. Ja, stimmt. Der AC/DC Flipper ist 2012. Ja. Die ganze Liste haben, wenn du willst. Das ist ja schon ziemlich ausgeflippt, dass es hier so ausgeflippert ist. Ja. Eine ganze Flipper-Situation gibt. Okay. Du machst jetzt zum Beispiel keinen Urlaub konkret in irgendwelchen Gebieten, wo du weißt, da stehen viele Flipper. Im Gegenteil, du machst sogar Urlaub in Gebieten, wo ein Flipper-Museum ist und gehst da nicht hin. Ja, kannst du mal aufhören, darauf rumzureiten? Ja, das ist schon eine ziemlich interessante Sache eigentlich. Okay, also ich finde, wir haben dieses Flipper-Thema hier schön abgedeckt. Und du kannst ja, also würdest du sagen, dass diese Informationen jetzt hier so gang und gäbe sind? Jeder Flipper-Besitzer weiß Bescheid über die Flipper? Oder ist hier heute vielleicht auch ein bisschen was interessant gewesen für Flipper-Fans? Der durchschnittliche Flipper-Fan, dem werde ich wahrscheinlich nichts Neues verraten haben. Ja. Vielleicht habe ich den einen oder anderen mal dazu gebracht, ja, von deinen zahlreichen Zuhörern. Von allen, ja. Warum sagst du, ist es ein tolles Hobby? Es ist ein tolles Hobby. Es ist relativ oldschool. Ne? Also man kann da nicht jeden für begeistern und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. Ich finde das super geil und ich finde mich super toll, weil ich Flipper habe. Ja, okay. Und ich bin eine Zeit lang, als ich die neue hatte, immer davon ausgegangen, alle anderen müssen das zwangsläufig auch cool finden. Ja, okay. Aber ich habe viele Leute gesehen, die dann gekommen sind, die den schräg angeguckt haben und dann wieder rausgegangen, ja, sind. So, die gesagt haben, mehr kann ich nichts mit anfangen, ja, oder interessiert mich nicht oder so. Das, ja, ist halt wirklich Geschmackssache. Ne? Da kann man halt nur mal sich angucken und mal spielen und wenn einem das gefällt, dann wird man ein Fan von. Ja. Aber für dich ist der Reiz ja nicht, diese Dinge durchzuspielen am Ende, sondern für dich ist der Reiz, sie besitzen, basteln, genau, den Leuten in der Community abhängen und reden und so weiter. Und letzten Endes ist auch die Tatsache, dass es letzten Endes ist es ein Computerspiel mit einem Level. Ja, okay, ja. Ne? Der kann langweilig werden. Wenn, ja, man einen Flipper hat, der halt nur mittelmäßig ist, dann wird er schnell langweilig. Ja, ja, ja. Ne? Und den jetzt jährlich und zweijährlich wieder zu kaufen, verkaufen, zu tauschen, ja, ist aufwendig, insbesondere wenn man in der zweiten Etage wohnt, ja, ja, okay, und die 150 Kilo Teile hochtragen muss. Hast du den Mario nur auseinandergebaut, du hast ihn nicht verkauft. Also bei Mario ist zerlegt, den werde ich jetzt restaurieren. Mhm. Und wenn ich den restauriert habe, werde ich ihn nochmal erstmal eine lange Zeit nicht verkaufen. Aber was heißt restaurieren? Wie macht man das? Oder was macht man da? Das ist erstmal ist das ein Flipper der Firma Gottlieb. Gottlieb, auch eine amerikanische Flipper-Firma, hat gute Flipper, aber qualitativ hochwertig waren die nicht. Aha. Und so Flipper weisen nach einer gewissen Zeit Abspielung auf. Ja. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wie hier zu sehen, das Spielfeld, das lackierte Holzspielfeld, ja, dass da Dellen, Einkerbungen abspielen, weggeplatzte Grafiken und, ja, Airbrush. Und das muss man dann restaurieren. Das heißt, da ist im Moment so Folie drüber, die zieht man jetzt ab, dann spachtelt man die und dann macht man mit Airbrush alles neu, was, ja, im Prinzip jetzt abgespalt ist. Und dann muss man mit 2K, mit ganz normalem handelsüblichen Auto-Klarlack, mhm, werden die überzogen, versiegelt und danach sind die in einer wesentlich besseren Qualität. Ja. Das gab es damals einfach noch nicht. 1990, okay, sind die im Prinzip ja schon noch abspielbar, aber halten wesentlich mehr aus. Mhm. Und wenn man die so aufbereitet, ist halt davon auszugehen, dass die wirklich in dem Wert steigen, in dem man Geld reinsteckt. Oh, das, ja, heißt, wenn ich da jetzt 2000 Euro reinstecke, 2000 ist vielleicht ein bisschen viel, wenn ich da jetzt 1000 Euro reinstecke, werde ich den hinterher für 1000 Euro mehr verkaufen können. Ah, oh, ja, okay. Aber und das ist halt auch bei Flippern die lustige Sache. Flipper sind keine Geldausgabe, sondern Flipper sind vielmehr eine Geldanlage. Okay. Momentan steigen die Flipperpreise nämlich rapide. Nee. Und man kann davon ausgehen, dass man momentan halt nach ein paar Jahren, wenn man ihn gut erhält, pflegt, kriegt man mehr dafür, als man bezahlt hat. Die Goldpreise sinken gerade. Die Goldpreise sinken. Flipperpreise steigen. Also in Immobilien und in Flipper investieren. Ja, das ist ja eigentlich ein Top-Tipp, ja. Für die Show, für die Fans am Ende nochmal ein guter Investitionstipp. Welchen Flipper würdest du jetzt auf jeden Fall kaufen, ohne auf, egal was, sofort kaufen? WCS 94, World Cup Soccer 94. Egal, wenn du den siehst, würdest du sofort kaufen? Ja. Weil? Weil ich den mag. Ich habe den im Flipper-Museum in Neuwied gespielt, ja, in Hessen. Und der ist gutes Bundesland übrigens, Hessen kann ich nur empfehlen. Lässt sich gut spielen und gefällt mir, Fußballthema gefällt mir, würde ich mir nicht wollen. Ja. Gibt es einen Barbarella-Flipper? Nein, Marktlücke, könntest du erfinden. Cool. Mhm. Da ist nämlich so ein unglaublicher Schwerelosigkeitsstrip drin in diesem Film. Schwerelosigkeitsstrip? Von 68, das ist richtig genial gemacht. Du willst, dass wir im Flipper realisieren, die Bälle fliegen? Ja. Es gibt einen Flipper, der heißt Black Hole, mhm, und der hat unter dem Magneten. Es gibt auch viele Flipper, magnetenbasierte Flipper, aber dieser Black Hole hat ein zweites Spielfeld unter dem ersten Spielfeld, was über so eine Plexiglasscheibe abgetrennt ist, und das ist in die andere Richtung geneigt. Ah. Oh. Das heißt, der Ball rollt nicht nach unten, sondern rollt nach oben. Das ist total verwirrend. Black Hole basiert auf diesem Disney-Film Black Hole? Das weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Okay. Ich habe den selbst noch nicht gespielt. Oh Mann, ist das abgefahren. Das ist und wo ist der in der Liste? Das ist ein relativ alter Flipper und ich habe hier nur ein Buch. Nee, ich meine den Top. Ach, das weiß ich nicht. Auch diese Liste ist nur für Electronic Pinballs. Da bin ich mir nicht sicher, ob der momentan überhaupt dabei steht. Ah, ja. Okay. Also innovative Sachen müssen ja auch nicht unbedingt ankommen. Das klingt zwar alles total gut, aber wahrscheinlich beim Spiel. Ja, man kann es halt auch überladen. Ne? Ja, genau. Wenn du es beliebig komplex machst und so. Ja. Und die heutigen Flipper sind halt beliebig komplex, dann ist das nicht unbedingt gut. Ja. Und du hängst gerne aber abends auch mal nur zum Spaß einfach ein bisschen da dran und spielst? Oder machst du das gar nicht mehr? Jeden Tag. Jeden Tag? Ja, klar. Echt? Ja, ja. Das wird nicht langweilig für dich? Nein. Nein. Und das ist halt, irgendwann ist es vielleicht langweilig, dann muss man den Flipper wieder abgeben. Ja, okay. Hast du schon mal getauscht oder hast du noch alle, die du hast? Ich habe 3 Stück und die habe ich alle gekauft. Ja, okay. Und habe ich bis jetzt alle auch so weit. Okay. Ja, sehr schön. Also ich denke, wir sind langsam am Ende des Flipper-Themas. Wir werden jetzt nicht, das war auch eine Kritik, hier zwangsläufig noch unsere Agenda durchpeitschen. Ja, also heute keine Castionev, heute keine Vajay oder Supergau. Das ist eine neue Sektion, die ich letzte Woche eingeführt habe, letztes Mal. Sondern ich denke, wir belassen es dabei. Ich bedanke mich sehr bei dir und bei den Gästen für die interessanten Fragen und die thematische Ausführung. Und auch, dass du uns hier ein bisschen Bier gegeben hast und sehr gut. Okay, und dann, ja, würde ich sagen, machen wir langsam Schluss, vielleicht aber noch wieder mit Musik. Du hast doch Gitarren hier, oder? Ja, kann ich auch. Lass doch mal eine Gitarre. Wir können den Flipper laufen lassen, der hat ja eine Melodie vielleicht. Dann können wir versuchen, damit dagegen ein bisschen anzuspielen. Quasi, ja. Interessanterweise auch, man macht die mit dem Zündschlüssel an vorne, wie ein Auto. Andersrum. Ja, du musst den nach rechts drehen, oder? Oder nach links? Mach mal an. Weiter noch links? Also, in welche Richtung muss man den Schlüssel hier drin? Nee, der Schlüssel ist nicht zum. Der ist hier unten drunter. Achso, okay. Geht jetzt mein Spiel weiter? Nein. Also, wir wollten ein bisschen Musik vom Flipper hören und dann noch. Oh ja. Und noch ein bisschen dazu spielen. Und dann müssen wir aber ein Fade-Out simulieren. Also, der muss dann plötzlich leiser werden. Geht das? Das fällt dem Flipper schwer. Nee, hast du nicht vorhin gesagt, er geht in 30 Sekunden aus oder so? Also, mach mal den Modus, dass er nach 30 Sekunden aus. Wir spielen jetzt 30 Sekunden zum Flipper dazu. Ja, ich kann ihn ausschalten. Okay. Ja, das ist nicht gestimmt, aber das meine ich auch. Hör mal auf zu spielen, das Geklapper ist ja keine Musik. Okay, also vielen Dank, schön, bis nächste Woche, tschüss. Warte, es kommen ja jetzt noch. Das Problem ist, dass jetzt ein paar Bälle kommen, aber das ist okay. Warte, ist doch nicht aus. Ja, ich weiß.